Hey Computer Kids, es ist soweit. Macht eure Kisten an und seid bereit. Klick die Maus und du bist ein Held. Hier in der wilden Cyberwelt. Jeder will gleich an die Tastatur. Denn Bits und Bytes bringen Spannung pur. Drückst du auf Play, mal surfst du ganz cool. Und der Megaspeed haut dich echt vom Stuhl. Pepsi, Pepsi, ah. Pepsi, Pepsi, ah. Wo du auch bist und es dir gefällt, hol dir deinen Kick in der Cyberwelt. Was im Cyberspace passiert, kann man vorher nie sehen. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Kommt alle mit in die Cyberwelt. Pepsi, Pepsi, ah. Pepsi, Pepsi, ah. Wo du auch bist und es dir gefällt, hol dir deinen Kick in der Cyberwelt. Satellit in die Zukunft sehen, digital neue Dimensionen verstehen. Du bist dabei, nur das ist was zählt. Steig ein in die Fantasie der Cyberwelt. Pepsi, Pepsi, ah. Pepsi, Pepsi, ah. Wo du auch bist und es dir gefällt, hol dir deinen Kick in der Cyberwelt. Pepsi, Pepsi, ah. Cyberwelt. Pepsi, Pepsi. Cyberwelt. Pepsi, Pepsi. Cyberwelt. Pepsi, Pepsi. Pepsi, Pepsi.